Azubi und Azubine sind ein überhaupt nicht liebliches Geschwisterpaar. Die Redakteure des Duden, der uns nach einem fast mörderischen Kampf unter Philologen, Autoren und Journalisten doch ein unentbehrlicher Wegbegleiter sein soll, hat die Abkürzungen gut geheißen, offenkundig mit gemischten Gefühlen. UGS, sagen sie, soll heißen umgangssprachlich und scherzhaft. Nun ja, das stimmt nicht ganz. Azubi und Azubine, die Auszubildenden also, das ist auch etwas herablassend gemeint. Warum sonst schmäht Jürgen Trittin den neuen Wirtschaftsminister als einen solchen Azubi? Er will doch nur sagen, der junge Mann, dieser oberfränkische Freiherr, hat keine Ahnung von der Sache, die man ihm übertragen hat. Das stimmt so nicht. Der CSU-Mann geht auf die 40 zu. Im Bundestag, bei seiner Jungfernrede, ein lustiges Wort übrigens, hat dieser Guttenberg, etwas forsch vielleicht, gute Figur gemacht. Sein Talent hat sich nicht in der Stille entwickelt, dafür basisnah in seiner neulich erst schrecklich gerupften CSU. Sein Intelligenzquotient ist beachtlich. Gewiss doch, die SPD hat die Andrea, nicht die aus Hessen schlichter Reim, die ist vergessen. Die andere ist aus Rheinland-Pfalz und ist sehr gescheit, eine bewegliche Linke, volatil, sagt man neuerdings. Sie hat sich auch als Ränkeschmiedin einen Namen gemacht. Erst brachte sie ihren Parteivorsitzenden schier zur Verzweiflung, dann hat sie Franz Müntefering aus dem Amt gemobbt, das dieser das Schönste nach dem des Papstes genannt hatte. Nun ist der Franz ins Willy-Brandt-Haus zurückgekehrt und Dame Andrea ist, neben zwei Männern, seine Stellvertreterin. Die Andrea ist wirklich keine Azubine mehr. Einer der Juso-Vorsitzenden hat es bekanntlich ins Kanzleramt geschafft, was der Gerd kann, der aus Hannover. So hat Andrea geträumt, das kann sie schon lange. Wie sagen die Berliner? Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Und die Partei der Angela Merkel? Man sieht die Talente nicht ins Adenauerhaus stürmen. Einer der Jungen freilich hat Gardemaß, nicht bloß der Körperlänge wegen. Beinahe hätte er sich selber umgebracht, allerdings nur politisch. Dieser Philipp Miesfelder, Abgeordneter aus Recklinghausen, zeigt Reue und ist derweil fast zum Liebling der angegrauten Unionswähler geworden. Noch zu Guttenberg. Sein Großvater, überzeugter Antinazi und ebenso überzeugter Antikommunist, unterstellte den Sozialdemokraten, das war im Herbst 1959, ihre deutsch-deutsche Entspannungspolitik führe zum Dritten Weltkrieg. Da stürmte ein junger Sozialdemokrat ans Pult des Bundestages und rief dem Reichsfreiherrn zu: Manchmal fällt es schwer, bei ihrer Polemik nicht zu beklagen, dass die Deutschen niemals eine Revolution zustande gebracht haben, die dieser Art von Großgrundbesitzern die materielle Grundlage entzogen hätte. War das ein politischer Azubi? Falsch geraten. Es war Helmut Schmidt. Der Guttenberg-Enkel braucht sich nicht zu sorgen. Eine Revolution ist nicht in Sicht. Seine Latifunien will dem jungen Minister niemand nehmen. Sympathisch, Guttenberg verurteilt ohne Wenn und Aber die von nur noch krankhafter Abfindungsgier befallenen sogenannten Banker. Man spürt, er meint, was er sagt. Der Großvater, ein charaktervoller Konservativer, wäre mit ihm zufrieden. Konservativ zu sein, ist doch nicht ehrenrührig. Was wäre das für ein langweiliges Parlament, in dem nur noch Liberale und Linke sitzen?